Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen, guten Abend für die nächsten. Je nachdem, wo und wann Sie uns gerade auf diesem Planeten hören, ist es also morgens oder mittags oder vormittags oder nachmittags oder abends. Es kommt darauf an. Hier bei uns in Barcelona ist es Samstagvormittag, 10 Uhr. Es ist der 2. September 2017. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung Niemandsland. Wir von Contrabanda FM 91.4 in Barcelona sind ein freies Radio. Wir sind selbstbestimmt, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Niemandsland, Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Barcelona, Ende August 2017. Eine Stadt mit Trauerflor. Die Luft hat einen leicht bitteren Geschmack. Es ist Mittag, schwül. An den Ramblas liegen Blumen. Gedichte, Zettel mit Worten der Liebe, des Friedens, der Trauer. Kerzen, Blumen, Heiligenbilder, Gandhi-Sprüche. Kinder haben ihre Lieblingsspielzeuge an den improvisierten Gedenkstätten niedergelegt, um des 7-jährigen Julian zu gedenken und ihn zu ehren. Ermordet an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag im Sommer, der eigentlich ein Fest seiner Kindheit hätte werden sollen. Ein kleiner grüner Traktor, ein Stoffhund, eine Puppe. Das Bild der heiligen Jungfrau Maria. Eine Maus aus Gummi. Die Rambla, in allen Reiseführern der Welt als Prachtavenue, Flaniermeile, als ein Muss angepriesen, ist seit langem schon ein Ort, den die Einheimischen meiden und nur widerwillig überqueren. Die wenigen noch nicht weggentrifizierten Anwohner, die noch keine Investoren oder Touristen sind, kämpfen um ihr Überleben. Bald werden auch sie verschwunden sein. Nicht nur, weil sie sich die hohen Mieten nicht mehr leisten können, sondern weil es sich einfach nicht mehr lohnt, hier zu leben. Es gibt hier nichts mehr, was eine angestammte Stadtbevölkerung zum Leben braucht. Die Läden sind ordinäre Souvenirshops, die Kneipen und Restaurants hässliche Kulissen, glitzernde Buden mit schlechtem, überteuertem Essen und unterbezahlten Kellnerinnen und Kellner. Eine schäbige Fun City für eine zusammengewürfelte Laufkundschaft aus aller Welt. Und nun auch noch das Massaker. Wie fern klingen die Worte des Dichters García Lorca aus längst versunkener Zeit. La calle más alegre del mundo, la calle donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año. La única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca. Rica en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre. Rambla de Barcelona. Federico García Lorca. Geschrieben am 22. Dezember 1935. Ich übersetze. Die fröhlichste Straße der Welt. Die Straße, wo 4 Jahreszeiten zugleich zusammenleben. Die einzige Straße der Welt, von der ich mir wünsche, dass sie nie enden möge. Reich an Klängen, voller Meeresbrisen, alt an Blut. Rambla von Barcelona. Rambla von Barcelona, Ende August 2017. Doppelt geschändete Straße, doppeltes Barbarentum, gemordet heute im globalen Blutzirkus. Rambla, die traurigste Straße der Welt, heute. Es gibt keinen Trost für die Lebenden, die ihre Frauen, Männer, Söhne, Väter, Töchter und Mütter verloren haben. Wir trauern. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Y allò, bueno, allò era un desastre. Der Anschlag, bei dem ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast ist, trifft Barcelona mitten ins Herz. Las Ramblas ist eine der Hauptalleen im Zentrum der katalanischen Hauptstadt. Gegen 17 Uhr Ortszeit am Donnerstag rast hier ein weißer Lieferwagen in die Menge. Mindestens 13 Menschen werden getötet und mehr als 100 weitere werden verletzt. Augenzeugen schildern ihre Eindrücke. Es ging alles so schnell. Ich erinnere mich an die Angst in den Gesichtern der Leute, als sie wegrannten und versuchten, von der Hauptstraße wegzukommen. Und die Geräusche waren schrecklich. Es war Knall auf Knall auf Knall und Schreie, Schreie, Schreie. Ich bin sehr traurig. Es ist nicht zu fassen. Alle Polizisten haben geweint. Innerhalb von 10 Minuten haben alle Polizisten geweint. Es gab keinen Polizisten, der nicht geweint hat. Ich dachte, wie kann jemand so etwas tun? Menschen kommen hierher, um eine schöne Zeit zu haben, um herumzulaufen. Es gibt viele Touristen. Was für ein Herz trägt so jemand in der Brust? Bisher war Spanien von Attacken der IS-Miliz weitgehend verschont geblieben. Allerdings war die Hauptstadt Madrid Schauplatz des bisher blutigsten islamistischen Anschlags auf europäischem Boden. Am 11. März 2004 töteten Terroristen mit Bomben in Regionalzügen 191 Menschen. Screams and panic tonight on Barcelona's most famous pedestrian street. They're shooting. An American tourist, Jack Davey from Los Angeles, recorded as she ran for her life. We heard what sounded like gunshots, and we saw hundreds of people rushing towards us. Come on. They were running from a van that plowed into crowds on the street. Police responded quickly and in force, evacuating nearby buildings, shutting down the entire neighborhood. And all of a sudden, I heard a lot of, noise and people screaming, so like everyone was just running away. Witnesses captured the aftermath. We blurred some of the images. They were too horrific. Bodies strewn on the sidewalk, many young. I llavors, doncs, hem començat a tirar avall. Conforme anaves tirant avall, et deies, doncs, és que hi havia cadàvers. Crowds huddled around the victims, trying to assist. This newsstand was nearly knocked over during the attack, which took place along the historic Las Ramblas, very popular with tourists. The van reportedly jumped the curb and accelerated, traveled over 600 yards, and zigzagged as it went. Tonight, authorities are calling it an act of terrorism, and a manhunt is underway for the driver. At least two people were arrested, but police say neither was behind the wheel. ISIS is now claiming responsibility, saying it was carried out by one of its soldiers, but it offered no evidence. But it is only the latest example of the group's supporters using vehicles as weapons. In Nice, where a truck mowed down dozens. In Berlin, crashing through a Christmas market. And in London, where attackers drove across London Bridge and then jumped out with knives. The use of vehicles is now the low-tech, high-impact option for terrorists. It's demonstrated value in jihadi circles. Spanish investigators are looking at this as part of a wider plot. They say it's related to an explosion in a house in Spain yesterday. U.S. officials tell NBC News that house may have been a bomb factory. So what happened today doesn't look like it was the work of some lone actor with a van. Hey, NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here. And click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching. J'étais assis, on a juste entendu le crash. Au début, on n'a rien compris. On s'est dit c'est peut-être un accident. On est resté dans notre place. Et juste après, on a vu la camionnette. Moi, au début, j'ai cru que c'était quelqu'un dessous. C'est peut-être les freins qui marchaient pas, mais après on a vu qu'ils rentraient exprès justement d'aller vers les gens. On n'a rien compris, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, et du coup on a vu un magasin ouvert juste à côté, on a couru vers le magasin. Et là on commence à entendre des bruits, puis il y avait des cris et des gens qui couraient dans tous les sens, ils allaient vers la droite et vers la gauche. Du coup on est allé voir et là je vois passer devant moi la fourgonnette comme ça à toute allure. Elle a percuté le kiosque devant et j'ai vu les gens se survoler et tomber par terre. C'était traumatisant, c'était catastrophique. Qui voy a decir, es muy difícil, no hay palabras. La verdad que no tengo palabras. Estamos muy dolidos por dentro y es increíble. No, esto no queríamos que pase aquí en Barcelona. Y nada, estaba iba a pagar y de repente veo que empieza a entrar un montón de gente corriendo a la tienda y nos miramos todos en plan, ¿qué pasa? Y una de las dependientas sale a la calle y vuelve a entrar y dice, parece que una furgoneta se ha metido dentro de las ramblas. Y vamos a cerrar lo que es la verja de la entrada y nos vamos a quedar aquí de momento. Bueno, la verdad es que todo el mundo nos hemos apoyado un montón. La mayoría hablábamos castellano, pero claro, más que nada muy turística y habían unas chicas que eran de fuera y les íbamos traduciendo lo que nos iban diciendo. Y bueno, éramos 12 mujeres. Acaban de pegar un tiro policía. Europaweit ist nach dem Terroristen Younes Abu Yaqub gesucht worden. Jetzt wurde der 22-jährige Marokkaner ganz in der Nähe von Barcelona erschossen. Er soll auf einem Weinberg bei San Saduni da Noia entdeckt worden sein. Dort stellte die Polizei den Terroristen und tötete ihn. Offenbar trug er eine Sprengstoffweste, die sich später als Attrappe herausstellte. Letzte Aufnahmen zeigen Younes beim Betreten eines Supermarktes. Auf der Flucht tötete er einen Mann, um an dessen Wagen zu gelangen. Nach dem Anschlag auf Las Ramblas erstach er Pau Pérez um kurz nach 18 Uhr und floh aus Barcelona. Gesucht wird noch nach dem Imam aus Ripoll, dem Treffpunkt der 12-köpfigen Terrorgruppe. Der Imam Abdel Baki Essati soll ihr ideologischer Kopf gewesen sein. In den vergangenen Jahren reiste er nach Belgien und vor den Anschlägen auch nach Brüssel. Möglicherweise ist Essati eine Schlüsselfigur im europäischen Terrornetz. Wir wissen mit Sicherheit, dass er 2016 hier in Moscheen als Imam unterwegs war. Er war auf der Suche nach Kontakten. Über Essatis Verbleib tappt die Polizei im Dunkeln. Möglicherweise kam er hier in Alkanar bei Vorbereitungen weiterer Anschläge ums Leben. Nach dem Tod von Younes kann Spanien jetzt etwas aufatmen. Der Terrorfahrer kann keine weiteren Taten mehr begehen. Nach dem Terroranschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona sind nach Angaben des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont zwei Verdächtige festgenommen worden. Bei dem Attentat seien mindestens ein Dutzend Menschen getötet und etwa 80 verletzt worden. 10 von ihnen seien im kritischen Zustand. Der Schrecken begann kurz nach 17 Uhr auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas, als plötzlich ein weißer Lieferwagen auf Passanten zuraste. Laut Augenzeugen fährt ein Mann mit hoher Geschwindigkeit und im Zickzack auf die Leute zu. Anschließend flieht er. Die Tat hinterlässt eine blutige Spur der Verwüstung. Mindestens 12 Menschen sterben, Dutzende weitere werden verletzt. Ausnahmezustand in Barcelona. Rettungswagen und Feuerwehren rasen zum Anschlagsort. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften wird mobilisiert. Nach 2 Stunden wird die Attacke von den Behörden als Terroranschlag eingestuft. Wenig später bekennt sich die Miliz Islamischer Staat zu der Tat. Einer der Soldaten des Islamischen Staates habe die Tat ausgeführt, berichtete das IS-Sprachrohr Amak im Internet. Der Fahrer war zunächst auf der Flucht, wurde aber am Abend nach Polizeiangaben gefasst. Später wurde eine zweite Festnahme bekannt. Die Identitäten der Festgenommenen sind unklar. Ein dritter Verdächtiger ist möglicherweise getötet worden. Darüber spekulierten zumindest spanische Medien. Zeugen berichteten von Schüssen, was von der Polizei aber zunächst nicht bestätigt wurde. Die Sicherheitskräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab und forderten die Bevölkerung immer wieder eindringlich auf, den Ramblers fernzubleiben. Vertreter der deutschen Bundesregierung zeigten sich erschüttert. In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in Barcelona, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Man stehe in Solidarität und Freundschaft an der Seite der Spanier. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach von einem feigen Anschlag auf unsere Werte. Erneut habe der Terror seine hässliche Fratze gezeigt, sagte Innenminister Thomas de Maizière nach Angaben seines Ministeriums. We heard what sounded like gunshots, and we saw hundreds of people rushing towards us. Gegen 17 Uhr Ortszeit am Donnerstag rast hier ein weißer Lieferwagen in die Menge. The use of vehicles is now the low-tech, high-impact option for terrorists. Thank you. No think poor, das ist längst das Motto von Barcelona geworden. Zu Deutsch, ich habe keine Angst. Der Spruch hallt durch den Passeig de Gracia, der Prachtstraße von Barcelona. Und er steht auf dem großen weißen Transparent, das die Demonstranten vor sich hertragen. Es ist schwer, ohne Angst zu leben, aber das Leben muss weitergehen. Die Angst ist in uns, wie eine Art Psychose. Aber wir müssen nach vorne schauen. Es tut mir weh, dass es in meiner Stadt passiert ist. Wir sind sehr traurig. Alles, was hier geschehen ist, die vielen Toten, das tut einem in der Seele weh. Ich bin hier, um zu zeigen, dass ich den Terrorismus ablehne und die Attentate verurteile und um den Opfern meine Anteilnahme zu zeigen. Manche möchten auch Dankbarkeit zeigen, den Polizisten und Rettungskräften, die nach den Anschlägen im Einsatz waren. Sie führen die Demonstration an. Viele Zuschauer applaudieren ihnen spontan. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hatte ihnen schon am Nachmittag im Namen der Stadt gedankt. Ihr habt euer Bestes gegeben, ihr habt Leben gerettet und eine sehr heikle Situation unter Kontrolle gebracht. Unter den Demonstranten sind auch Angehörige von Opfern und Vertreter des öffentlichen Lebens, allen voran Spaniens König Felipe VI. Für ihn ist es die erste Massendemonstration, an der er als König teilnimmt. Auch Spaniens Ministerpräsident Rajoy ist mit dabei. Die beiden werden aber nicht nur freundlich begrüßt. In den Applaus mischen sich auch Pfiffe. Viele in Katalonien wollen die Unabhängigkeit von Spanien. Die Regionalregierung möchte in wenigen Wochen dazu eine Volksbefragung abhalten. Das sorgt derzeit für viel politischen Ärger. Aber trotz aller Querelen, für die meisten Demonstranten hier soll von der Plaza de Catalunya ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Auf der Bühne liest eine Schauspielerin ein gemeinsames Manifest vor, zusammen mit der Sprecherin einer muslimischen, interreligiösen Stiftung. Sie werden es nicht schaffen, uns zu spalten, denn wir sind nicht allein. Wir sind Millionen von Menschen, die die Gewalt ablehnen und die das friedliche Zusammenleben verteidigen, ob in Barcelona, Manchester, Berlin oder Kabul. Katalonien ist eine Region Spaniens, in der besonders viele Muslime leben. Die meisten der Attentäter kamen aus der Kleinstadt Ripoll. Auch dort haben sich am Abend viele Menschen versammelt, um gegen den Terror zu demonstrieren. Eine junge Frau tritt dort auf die Bühne. Sie heißt Hafida Ukabir und ist die Schwester von zweien der Terroristen. Unter Tränen sagt sie: No al terrorismo, no a la violencia, y sí a la paz. Nein zur Gewalt, nein zum Terrorismus, ja zum Frieden. Und da brandet es wieder auf, das No think poor. Ich habe keine Angst. Marc Dugge, Madrid. Wenn ich bedenk, dass das alles einmal zu Ende geht, das, was man Leben nennt, eines Tages. Wenn ich bedenk, dass man plötzlich vor seinem Ende steht und das zu Asche brennt, was mal Leben war, dann denk ich, nützt deine Zeit, dann ist es soweit, dann tut es dir leid. Um die ungeküssten Küsse, um die ungeliebten Nächte, um die ungetrunkenen Gläser, voll mit Wein, es tut dir leid. Um die ungeträumten Träume, um die ungeweinten Tränen, und die ungetrübten Tage sind dann vorbei. Dann weiß ich, wir müssen dieses Leben noch sehr lange leben. Wir zwei, wir zwei. ich bedenk, dass das, was ich dir heute im Streit gesagt, dich grau und traurig macht. Und ich schweige, wenn ich bedenk, du hast mir so oft dein Leid geklagt und ich hab bloß gelacht, statt mit dir geweint. Dann denk ich, nütz deine Zeit, dann ist es soweit, dann tut es dir leid. Um die ungeküssten Küsse, um die ungeliebten Nächte, um die ungetrunkenen Gläser, es tut dir leid, um die ungeträumten Träume, um die ungeweinten Tränen, um die ungetrübten Tage sind dann vorbei. Dann weiß ich, wir müssen dieses Leben noch sehr lange leben. Wir zwei, wir. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4, Barcelone. Es ist Samstag, der 26. August 2017. Es ist 20 nach 6 Uhr nachmittags hier an der Plaza Catalunya. Die große Demonstration, die große Kundgebung. No tenim por. Wir haben keine Angst. Ist im Gange. Die Leute sind versammelt. Hier komme ich direkt an der Portal del Ángel, an ein großes Absperrgitter. Die Straße ist abgesperrt, Polizei mit Maschinenpistolen patrouilliert und niemand kann hier offensichtlich durch oder vorbei. Ich will mal sehen, ob ich über die Straße komme, auf die andere Seite des Platzes. Eine Polizistin steht an der Ampel und lässt nun keine Leute vorbei. Ich gehe mal hin und frage, ob man sich der Demo anschließen kann. Para unirse a la mani, por donde voy. Gracias. Hasta la esquina, ¿no? Sí, hasta la esquina. Ahí se puede subir. Gut, eine Polizistin lässt hier um den Corte Inglés niemanden durch. Alles schwer bewacht. Hundestaffeln. Sprengstoffexperten, Sicherheitsexperten, verschiedene Polizeieinheiten, zum Beispiel die Mossos de Squadra mit kugelsicheren Westen. Dann patrouillieren sie auch unter den Menschen. Guardia Urbana, die Demo hat wahrscheinlich Platz für alles, was sich um die Ideen, einer Friedensbewegung so tummelt, was man denkt, was eine Friedensbewegung ist und was da an Parolen gesagt werden muss. Polizeiautos jeder Couleur und jedweder Farbe und Form sind anwesend. Es ist wirklich brutal, alles abgesperrt. Die ganze Innenstadt ist verriegelt. Wir wissen ja, die politische Elite des Landes ist heute gekommen, ist herbeigeströmt, um diese Demo, zuerst hieß es, anzuführen. König und der Präsident des Landes und die Honoratioren der Stadt und so weiter sollten am Kopf der Demo gehen. Dann gab es gewaltige Proteste und die Leute haben gesagt, nein, das sind nicht unsere Leute, die die Demo anführen sollen, sondern unsere Leute sind wir selber, das Volk. Die Demo soll von normalen Menschen und Demonstranten angeführt werden. Ich komme jetzt langsam zur Plaza Urquinaona. Hier am Platz haben ebenfalls starke Polizeitruppen den Platz abgesperrt. Mit spanischen Reitern, wenn man das so sagen darf. Aha, kleiner Scherz von mir. Autos der Guardia Urbana, Autos der Mossos de Squadra. Haben also, wie gesagt, den Zugang zur Plaza Catalunya hermetisch abgeriegelt. Niemand kommt durch, niemand kann vorbei. Ich bewege mich in einem Menschenstrom aus, ich nehme mal an, Demonstranten, das sind viele, aber auch das übliche Tourismus- und Einkaufsvolk, die sind auch dabei. Ich gehe jetzt hier die Via Laietana wieder hoch und versuche einmal von hinten um den Platz zu kommen. Vielleicht kann ich mich von da der Demo anschließen. Hier kommt gerade ein Trupp mit weißen Mäusen vorbei. Hohe Herrschaften sitzen in den Autos. Die biegen jetzt nach rechts, von mir aus betrachtet, zur Plaza Catalunya ein. In dem Auto sind Sicherheitsleute, vorwiegend. In jedem Auto sitzt nur eine Person und alles sind Sicherheitstypen von irgendwelchen hohen Politikern. Ich nehme mal an, die Bodyguard der Regierungschefs und des Königs. Ein Bus hat, auch interessant hier, ein langer, langer Bus, hat die Zufahrt zur Plaza Catalunya abgesperrt. Das heißt, kein Auto, kein Wagen, kein Lieferwagen könnte hier reinfahren in die Menschenmenge. Jetzt gehe ich über die Gran Via in Richtung Plaza Catalunya und da höre ich schon Pfiffe und jede Menge Estelada-Fahnen. Das heißt, es kommt, wie es kommen musste. Der Separatismus hat sich auch hier eingeklinkt und versucht natürlich die Demo für sich, für die Unabhängigkeit Kataloniens umzufunktionieren. Damit hatten alle gerechnet. Dieses Thema ist seit Tagen in der Presse. Es wird über nichts anderes gesprochen, als wer schuld sei an den Anschlägen. Die spanische Polizei habe keine Informationen weitergeleitet, Informationen von Interpol. Die spanische Polizei, das heißt die Policía Nacional und die Guardia Civil, behaupteten schon seit Tagen über ihre Gewerkschaftssprecher, dass die katalanische und jetzt auch schon fast katalanistische autonome Polizei ebenfalls Informationen zurückgehalten habe und man hätte sie nicht arbeiten lassen, zum Beispiel bei dem Sprengstoffkommando in Alcázar, wo die Gasflaschen bzw. wo die Sprengsätze in die Luft geflogen sind und so weiter und so weiter. Das geht also hin und her. Ich bin jetzt hier an der Plaza Catalunya, Ecke, Paseo de Gracia. Und auch hier erlebe ich leider wieder einen Stau. Die Menschen stehen, es ist kein Durchkommen. Eine große Menschenmenge ist hier versammelt. Ich gehe mal rein in die Masse und gucke. Aber nein, was ich geahnt habe, ein Absperrgitter. Viele Leute mit Transparenten. Ein Mann sagt zum Beispiel, no mataras, la justicia infalible. Du sollst nicht töten. Katalanistenfahnen. Die Demo wird wohl umfunktioniert werden sollen für die katalanistische Sache. Es ist ja auch kurz vor dem 11. September. Es ist vielleicht, was viele meinten, traurig, dass es so kommt. Aber man kann nichts machen. Ein Durchkommen ist hier nicht. Ich komme hier nicht weiter. Oh, hier kommt der Kopf der Demo, genau. Der Kopf der Demo kommt hier mit den... Meine Damen und Herren, jetzt rufen die Katalanisten, rufen fora, fora, raus, raus. Das heißt, auf einer Demo gegen den Terrorismus erleben wir praktisch Tagespolitik in Konzentration und in Reinkultur. Und das ist vielleicht traurig, aber vielleicht auch interessant. Es sind nun die hohen Regierungsleute, die hier vorbeiziehen, schwer bewacht von Leibwächtern und Polizisten, schwer bewacht alles. Nun wird wiederum geklatscht. Wahrscheinlich ist jemand vorbeigekommen, der den Leuten, die hier stehen, gut gefällt. Oben sehe ich auch gerade ist ein Bildschirm. Ich muss mal gucken, was man da sieht. Nun kommt die Parole, die offiziell ausgegeben ist. No tinc por heißt, ich habe keine Angst auf Katalanisch. Es ist wie so oft bei diesen Großveranstaltungen ein bisschen grotesk. Man steht in einer Menschenmenge und beobachtet auf einem Bildschirm, wie eine Menschenmenge vorbeizieht. Das heißt, eine Menschenmenge beobachtet eine Menschenmenge. Aber die Masse ist zu groß und auch zu kontrolliert, um dem Ganzen noch mehr Spielraum zu lassen. Das heißt, niemand bewegt sich hier frei im Moment. Alles ist stark eingezäumt. Ich sehe hier eine Katalanisten-Demonstration. Es ist eine Demonstration nicht gegen den Terrorismus wahrscheinlich, sondern eine Demonstration für Katalonien und den Separatismus. Die Regierungsführung, man sieht Mariano Rajoy, der steht hier auf der Plaza Catalunya. Die Leute fangen reflexartig an zu pfeifen. Es ist, was ich vorhin sagte, dieses Land ist heillos zerstritten. Es ist praktisch nicht möglich, auf einen einzigen Punkt sich zu einigen. Es ist nicht möglich, gemeinsam zu zeigen, wir sind gegen etwas. Sondern wie gesagt, hier ist die Politik, die Tagespolitik und die innere Zerrissenheit dieses Landes in Reinkultur zu erleben. Sie geht mitten durch die Demo und mitten durch die Idee, die eigentlich hier vorherrschen sollte, nämlich wir verabscheuen die Terrorattacken vom 17. August. Wir sind gegen diese Art von Massaker an der unschuldigen Zivilbevölkerung. Das ist es, was sein sollte, aber es ist nicht möglich. Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. Separatisten überall. Es ist keine Demo mehr gegen den Terrorismus, sondern wie gesagt, eine Demo der separatistischen Gruppen. Und das ist, was man befürchtet hatte. Wir wollen Frieden, wir wollen keine Waffen verkaufen. Jetzt kommt der König. Der König kommt vorbei. Die Empörung ist jetzt groß. Der König bewegt sich in einer großen, in einem riesigen, gewaltigen Aufgebot an Sicherheitsleuten, Polizisten, schwer bewaffnet. Und die Leute rufen raus, raus, raus. Raus, raus, rufen die Katalanen, wenn der König kommt. Hinter ihm kommt die katalanistische Regierungsführung hier, der Govern, der Regierung von Katalonien. Da sieht man Oriol Junqueras, das ist der geheime Außenminister der katalanistischen Geheimregierung. Daneben sieht man die Honoratioren des katalanischen Landesparlaments. Frieden, Solidarität, ein großes Transparent. Zusammenleben, Convivencia. Jetzt wird die Masse wieder eingeblendet auf dem Bildschirm. Wir sehen eine riesige Menschenmasse vor den Katalanistenfahnen. Dann gibt es aber auch andere Teile der Demo, wo keine Fahnen sind, wo dann ganz normale Zivilbevölkerung versammelt ist, zusammengefunden hat. Als nächstes kommt ein katalanistischer Block. Das sind wahrscheinlich vielleicht die Leute von der CUP oder. Dann haben viele ein grünes Schild, sehe ich gerade. Da steht auf Englisch drauf: Imagine a country that doesn't sell arms. Stellen Sie sich ein Land vor, das keine Waffen verkauft. Das ist wahrscheinlich eine offizielle Parole, weil es ist sehr gut gedruckt und in einer sehr guten Qualität als Schild massenhaft zu sehen. Es ist nicht handgeschrieben, es ist also nicht spontan. Ich befinde mich jetzt mitten im Katalanistenblock. Dasselbe Schild gibt es natürlich auch auf Katalanisch. No a la Islamophobia sehe ich jetzt. Nein zur Islamophobie. Mariano, we want peace, not arms sales. Gut, Mariano ist der spanische Ministerpräsident. Mariano, wir wollen Frieden, wir wollen keine Waffenverkäufe. Es gibt Männer und Frauen mit Rosen. Es gibt sogar katalanistische Rosen, die sind, oder spanische Rosen, wie man will. Die sind rot und gelb. Ich befinde mich nun mittendrin im Getümmel. No tenimpor ist die verbreitetste Parole in der ganzen Demo. Sehr viele Eltern mit ihren Kindern, Frauen, Männer, altes, junges Volk, alles strömt durcheinander. Der Platz ist in der Mitte nochmal unterteilt in einzelne Segmente.

Gerade gab es eine sogenannte Abschlusskundgebung, wenn man das so nennen darf. Es wurde ein Gedicht verlesen. Eine sehr bekannte katalanisch-spanische Künstlerin, eine Schauspielerin, Rosa Maria Sardà, hat eine Rede gehalten, die sehr bewegend war und die damit endete, dass sie einen Text über die Ramblas verlesen hat. Man hat gesehen, wie die Bürgermeisterin Ada Colau sich von den Honoratioren der Stadt verabschiedet hat. Sie haben sich begrüßt. Nun löst die Demo sich offensichtlich ein bisschen auf. Die Kundgebung, die Offiziellen ziehen von dannen. Auf den Leinwänden sieht man jetzt wieder die Masse beobachtet. Man sieht also uns, wie wir auf die Leinwände gucken. Und von den Leinwänden sieht man wieder uns, wie wir auf die Leinwände gucken. Das ist wie der Spiegel im Spiegel. Oh, ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt hier. Ja, es ist eine etwas groteske Kundgebung, das muss ich wirklich sagen. Man hätte das geschmackvoller und einheitlicher gestalten können, aber es ist nicht mehr möglich, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die in ihren Fundamenten zerrissen, zerstritten, uneins, die verlogen, verheuchelt und man könnte fast sagen, bis in die Grundfesten schon kaputt und dekadent ist. Leider nicht möglich, einen Trauerakt gemeinsam zu begehen. Es ist vielleicht wie auf einer Beerdigung. Man kommt von weit her, man sieht die Verwandtschaft und die entfernte Verwandtschaft und da ist vielleicht ein Faschoschwager, den man gar nicht sehen will. Und das wäre also jedes Mal, wenn der Faschoschwager sich am Grab blicken lässt, schreit man ganz laut, raus du Sau, raus du Fascho. Und damit wäre die Beerdigung natürlich ganz schön gestört. Das ist ungefähr hier auf der Plaza Catalunya heute passiert. Das ist keine Überraschung. Man wusste, dass das so kommen wird. Aber wenn man dabei ist und sieht es und erlebt es, dann, meine Damen und Herren, ist es doch sehr enttäuschend und sehr ernüchternd zu sehen, dass es nicht möglich ist, gemeinsam in einem Volk zu trauern. Nicht möglich. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. an und deine Nase blutet. Die Leute starren dich an, der Blick geht weg. Die Leute starren dich an und deine Nase blutet. Die Leute starren dich an. Spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom heutigen Samstag, dem 2. September 2017. Soforthilfe aus Hollywood. Die erste Meldung, sehr positiv. Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock will die Opfer der schweren Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas unterstützen. Dafür greift die Schauspielerin und Produzentin tief in die Tasche. $1 Million, rund 835.000 Euro, will sie dafür zur Verfügung stellen. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich es tun kann. Wir müssen alle unseren Teil beitragen, sagte Bullock dem US-Magazin People. Die Leute sollen über politische Differenzen hinwegsehen und angesichts der Hochwasserkatastrophe zusammenkommen. Es gibt keine Politik in 2 Meter hohem Wasser. Es sind Menschen in 2 Meter hohem Wasser, so die Schauspielerin. Bullock unterstützt das amerikanische Rote Kreuz nach Angaben von People seit Jahren. Sie besitzt demnach selbst ein Haus in Texas. Die Spende soll die Hilfsmaßnahmen des Roten Kreuzes in Texas unterstützen. Das ist ein unglaubliches Geschenk, erklärte Elizabeth Pennyman vom amerikanischen Roten Kreuz. Das Engagement von Bullock könne noch mehr Menschen anregen, ihre Herzen zu öffnen und noch großzügiger zu sein als ohnehin schon, sagte sie. Harvey, der inzwischen zu einem Tropensturm heruntergestuft wurde, hat vor allem in Texas zu schweren Überschwemmungen und Verwüstungen geführt. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Prominente für Unterstützung geworben. So hatte etwa Beyoncé, die wohl bekannteste Tochter der Stadt Houston, Hilfe für die vom Sturm Harvey überflutete Millionenmetropole angekündigt. Barcelona. Eine Deutsche stirbt nach den Anschlägen in Barcelona. Mehr als eine Woche nach den Anschlägen in Katalonien ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 51-Jährige starb am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus in Barcelona, wie die katalanische Zivilschutzbehörde mitteilte. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den Anschlägen in Barcelona und dem Badeort Cambrils auf 16. Berlin. Bosse wollen mehr schuften lassen. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber, BDA, ein gewisser Herr Ingo Kramer, hat angesichts der zunehmenden digitalisierten Arbeitswelt von der künftigen Bundesregierung flexiblere Arbeitszeiten verlangt. Mit dem Arbeitszeitgesetz aus dem letzten Jahrhundert können wir die Herausforderungen der Digitalisierung nicht meistern, sagte er gegenüber dpa am Sonntag. Wir müssen weg vom 8-Stunden-Tag hin zu einem auf die Woche ausgerichteten Arbeitszeitrahmen, sagte Kramer. Es sei höchste Zeit, diese überkommenen Vorschriften der Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert anzupassen. Das helfe Unternehmen genauso wie Beschäftigten. Na dann viel Spaß beim Schuften. Berlin. Merkel begrüßt Comeback von Plagiator. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU begrüßt die Rückkehr des vor 6 Jahren zurückgetretenen früheren Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU auf die politische Bühne in Deutschland. Ich freue mich, dass Karl Theodor zu Guttenberg im Bundestagswahlkampf einige Veranstaltungen macht, sagte Merkel der neuen Osnabrücker Zeitung. Allerdings wisse sie nicht, was er sich selbst für seine Zukunft vorstellt. Der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister startete Ende August eine Reihe von Wahlkampfauftritten für die CSU. Guttenberg war 2011 zurückgetreten, nachdem seine Doktorarbeit als Plagiat entlarvt worden war. Sein geplantes Comeback kommentierte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel von der SPD gegenüber Bild: Ich bin ein großer Anhänger der Resozialisierung. Thema Militärausgaben. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums seit 1992 knapp 21 Milliarden Euro gekostet. Seit 1991 haben demnach rund 410.000 Soldaten an 52 internationalen Einsätzen teilgenommen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, die der deutschen Presseagentur vorliegt. In diesem Zeitraum seien 108 Soldatinnen und Soldaten ums Leben gekommen. Der Bundesregierung sei nicht bekannt, wie viele Menschen insgesamt in diesem Zeitraum am Bestimmungsort der Auslandseinsätze durch Kampfhandlungen getötet wurden, so das Ministerium. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Erneute Festnahme von Deutschen in der Türkei. Zwei weitere Bundesbürger seien am Donnerstag in Antalya festgenommen worden, teilte das Auswärtige Amt mit. Gegen sie würden politische Vorwürfe erhoben. Beide hätten nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach Tod eines Rekruten bei Bundeswehrmarsch. Die medizinische Ursache ist weiter unklar. Vorgesetzte hätten aber mehrfach falsche Entscheidungen getroffen, heißt es im vorläufigen Untersuchungsbericht der Bundeswehr. Bei einem Marsch waren 4 Soldaten zusammengebrochen, einer von ihnen starb. Präsidentenwahl in Kenia annulliert. Das oberste Gericht gab der unterlegenen Opposition recht, die Manipulationen beklagt und das Wahlergebnis deshalb angefochten hatte. Die Wahl muss nun binnen 60 Tagen wiederholt werden. Tropensturm Harvey zieht weiter. Bei Aufräumarbeiten wird das Schadensausmaß in Texas langsam sichtbar. US-Präsident Trump versprach etwa 6 Milliarden Dollar Hilfsgelder. Die Zahl der Toten stieg auf 39. Ungarn fordert Geld von der EU für den Bau des Grenzzauns. In einem Brief verlangt Ministerpräsident Orbán von Brüssel 400 Millionen Euro. Die Grenzanlage schütze nicht nur Ungarn, sondern auch die EU, sagte Orbáns Stabschef. Das Wetter. Heute im Süden und Osten meist wolkenverhangen und zum Teil länger anhaltender Regen. Sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 11 bis 22 Grad. Madrid. Die spanische Regierung will nach den Anschlägen in Barcelona und Cambrils die Antiterrorgesetze ausweiten. Der Opposition gingen schon die letzten Verschärfungen zu weit. Sie trafen vor allem Linke. Spaniens konservative Regierung würde den Antiterrorpakt gerne ausweiten, berichtet die Tageszeitung El País. Treffen, wie das vom Montag nach den Attentaten von Barcelona und Cambrils, an dem alle Parteien über die aktuelle Sicherheitslage sprachen, sollen künftig regelmäßig stattfinden. Doch dazu müssten Unidos Podemos und Pablo Iglesias, En Comú, der Bürgermeisterin Barcelonas, Ada Colau, oder die katalanischen und baskischen Nationalisten den Pakt unterzeichnen. Danach sieht es nicht aus. Der Antiterrorpakt wurde 2015 nach dem Anschlag gegen Charlie Hebdo in Paris geschlossen, während des Wahlkampfes. PP, PSOE und Ciudadanos wollten sich als staatstragend geben. Podemos und Nationalisten weigerten sich beizutreten, weil der Pakt schwere Eingriffe in die bis dahin gültige Rechtslage erlaubte. So wurde die Höchststrafe für verurteilte Terroristen von 15 Jahren auf lebenslänglich angehoben. Zudem darf strafrechtlich verfolgt werden, wer den Terror verherrlicht. Kurioserweise wurde dieser Paragraph bisher vor allem Linken zum Verhängnis, die den in Spanien üblichen schwarzen Humor über den 1973 von der baskischen ETA in die Luft gesprengten Nachfolger des Diktators Francos, Carrero Blanco, in den Netzwerken verbreiteten, darunter der bekannte Rapper César Strawberry. Nach den Anschlägen von Barcelona und Cambrils meldete sich der Sänger wieder zu Wort. Während die Polizei Mittel zur Verfolgung von Twitter-Benutzern einsetzt, häuft ein radikalisierter Imam mit Abschiebebefehl 106 Gasflaschen an, schreibt er empört. Als bekannt wurde, dass der Chef der Terrorzelle, Imam es-Sati, trotz etlicher Verdachtsmomente nicht überwacht worden war. Der Geistliche flog am Tag vor den Anschlägen von Barcelona beim Bombenbau in die Luft. Die Terrorfahrt mit dem Lieferwagen ersetzte die geplanten Bombenanschläge. Podemos fordert die Rücknahme der umstrittenen Reform des Strafgesetzbuches und verlangt das Ende des Waffenexports nach Saudi-Arabien. Die in Katalonien regierenden Nationalisten beschweren sich darüber, dass die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra keinen Zugang zu Europol und den dortigen Terrordatenbasen hat, im Gegensatz zur baskischen Polizei. Der Grund dafür? Reine Parteipolitik. Die im Baskenland regierenden konservativen Nationalisten unterstützten Rajoys Minderheitsregierung bei der Verabschiebung des Haushalts und bekamen dafür Milliarden aus dem Staatssäckel und den Zutritt zu Europol. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Berlin. Trotz Rekordüberschüssen leben immer mehr Menschen in Armut. Kinder sind besonders hart betroffen. Ich verlese einen Artikel von Susan Bonat. Kino ist zu teuer, Urlaub nicht drin. Trotz anhaltenden Wirtschaftsbooms fristen immer mehr Kinder und ihre Familien in der Bundesrepublik ein Leben unter der Armutsgefährdungsgrenze. Mehr als ein Fünftel der unter 18-Jährigen, 20,2%, waren im reichen Deutschland im vergangenen Jahr davon betroffen, so viele wie seit 2005 nicht. Diese Zahl stammt nicht etwa von einem Sozialverband, sondern vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, das sich am Dienstag zur Problematik äußerte. Als armutgefährdet gilt hierzulande, wer über weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens verfügt. Dazu gehört etwa eine vierköpfige Familie, die monatlich weniger als 2000 Euro für ihren gesamten Lebensunterhalt ausgeben kann. Bei einem Alleinstehenden liegt die Grenze bei 942 Euro. Kinder sind arm, wenn es ihre Eltern sind. Besonders hart trifft es Alleinerziehende. Bundesweit litt zuletzt fast die Hälfte von ihnen samt Nachwuchs unter Geldmangel. Im Westen 42,4 und im Osten 47%. Die schlechtesten Chancen der Armut zu entkommen haben Einelternfamilien in Sachsen-Anhalt und Bremen. Dort lebten rund 60% von ihnen auf dem Niveau der Grundsicherung. Nur wenig besser sah es in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen aus. Laut Statistik sind aktuell etwa 3 Millionen Minderjährige auf Hartz IV oder ähnlichen Sozialleistungen angewiesen. In Ostdeutschland betrifft das etwa jedes fünfte Kind, in Westdeutschland jedes achte. Kleinere Kinder gelten für Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit, BA, als Vermittlungshemmnis, denn ihren Eltern wird bescheinigt, weniger flexibel zu sein. Sie stecken häufiger in der Falle der Erwerbslosigkeit. Nirgendwo leidet diese Gruppe so unter Armut wie in Sachsen-Anhalt. Dort müssen 3/4 von ihnen mit weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens leben. Gemessen an der Bevölkerung hat Bremen mit 22,6% die meisten Einwohner, die als arm gelten. Erst am Montag hatte die Nationale Armutskonferenz, die Diakonie, das Deutsche Kinderhilfswerk DKHW und der Deutsche Kinderschutzbund an die Politiker der Regierungskoalition in Berlin appelliert. Sie überreichte CDU-Generalsekretär Peter Tauber gut 37.000 Unterschriften einer Online-Kampagne. Die Hartz-IV-Sätze seien zu niedrig. Auch müsse man enorme bürokratische Hürden überwinden, um überhaupt Leistungen zu erhalten, rügten sie. Für uns kommt die gestiegene Quote nicht überraschend, mahnte DKHW-Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann am Dienstag. Das Thema gehöre ganz oben auf die Agenda, forderte Hofmann. Der Kinderschutzbund plädierte für eine Kindergrundsicherung von 573 Euro. Dem schloss sich die Linksfraktion im Bundestag an. Daneben müsse die Jugendhilfe ausgebaut werden, so deren jugendpolitischer Sprecher Norbert Müller. Die Regierung müsse endlich der Zementierung der sozialen Spaltung entgegenwirken. Die desolaten Zustände kümmern die Wirtschaft wenig. Erst letzte Woche hatten die Statistiker einen neuen Rekordüberschuss von 18,3 Milliarden Euro für das erste Halbjahr 2017 vermeldet. Auch die Konsumlaune der Deutschen sei ungetrübt, wie eh und je, ergänzte das Marktforschungsinstitut GfK am Dienstag. Wer seinen Kindern am Monatsende nicht mal ein Eis kaufen kann, wird diese Aussage als besonders zynisch empfinden. Und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakter. Nun habe ich den Spiegel von dieser Woche vor mir liegen. Da gibt es erst einmal ein Titelbild zu beschreiben. Man sieht Schleier, das RAF-Emblem, die Pistole und den Mercedes. 40 Jahre Deutscher Herbst. Ein Zitat: Es ist scheiße, ein Mörder zu sein. Der einstige RAF-Mann Peter-Jürgen Boog über Terror damals und heute. Die groß aufgemachte Titelstory. Strategie des Aufstands ist einer der Titelartikel. Da geht es um das Thema Gewalt. Die einen wollen den Gottesstaat, die anderen wollen die Weltrevolution. Islamistische Täter und RAF-Terroristen haben unterschiedliche Motive. Die Radikalisierung verläuft ähnlich. 4 Überlebten, immerhin 4 junge Männer, die angeblich am Anschlag von Barcelona beteiligt waren. Vielleicht reden sie, vielleicht geben sie seltene Antworten auf Fragen, die sich nach jedem Anschlag stellen. Woher der Hass? Woher die Hemmungslosigkeit? Was war das Ziel? Das frühe 21. Jahrhundert etablierte sich als Zeitalter des Terrorismus. Kaum ein Tag ohne islamistischen Anschlag. Kaum ein Tag ohne Tote. Paris, Brüssel, Istanbul, Berlin, London, Manchester, aber auch Burkina Faso, Afghanistan, Ägypten. Neuerlich ein Messerstecher in Hamburg, nun einer in Finnland, ein weiterer in Sibirien. Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Die Erinnerung verblasst schneller. Wer kann die Orte des Schreckens noch in die richtige Reihenfolge bringen? Auch das Entsetzen stumpft ab, unsere Empathie für die Opfer. Doch die Fragen werden drängender. Wo liegen die Ursachen des Terrors? Welche Dynamik beschleunigt ihn? Wie ist er endlich zu bremsen? Dass er bald zu stoppen ist, daran glaubt ohnehin kaum noch einer. Die Antworten fallen schwer. Viele islamistische Attentäter töten sich oder werden von Polizisten getötet, wie der Todesfahrer von Barcelona, ein gewisser Abu Yaqub. Die Überlebenden schweigen meist, selbst dann, wenn sie sich vom Terrorismus losgesagt haben. Nur wenige sprechen. Das ist heute so, im Sommer 2017. Das war vor 40 Jahren so, im deutschen Herbst 1977, als die Rote Armee-Fraktion RAF einen Höhepunkt ihrer Brutalität erreichte. Zu den Bullen kein Wort, gab Andreas Bader die Losung aus. Das Einhalten der Omerta, damals wie heute, zählt zu den Tugenden eines Terroristen. Ein Mann wie Peter-Jürgen Boog, der von 1975 bis 1980 der RAF angehörte, ist daher eine Ausnahme. Er legte vor 25 Jahren eine von ihm sogenannte Lebensbeichte ab. Heute reflektiert er ausführlich sein Leben und sein Morden. Es ist nicht zu rechtfertigen, sagt Boog. Ich empfinde bis heute Scham und manchmal auch Hass auf mich selbst. Man kann einen RAF-Terroristen von damals nur schwer mit einem Dschihadisten von heute vergleichen. Man kann religiös-extremistischen nicht mit sozialrevolutionärem Terrorismus gleichsetzen. Zu unterschiedlich sind die Ideologien, die Motive, die Taten, die Opfer. So führt der Spiegel aus. Die RAF wollte die Spitzen aus Politik, Militär und Wirtschaft treffen, ermordete dabei aber auch deren Personenschützer und Polizisten. Dschihadisten dagegen töten willkürlich und wahllos friedliche Muslime, sind am häufigsten ihre Opfer. In der RAF waren die Ideologen auch die Täter. Die Dschihadisten trennen Prediger und Attentäter. Die RAF verband ihre Taten oft mit politischen Forderungen, wollte mit Entführungen die Freilassung ihrer inhaftierten Genossen erpressen. Dem dschihadistischen Terror fehlt dieses Erpressermoment, sagt Sebastian Winter von der Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie, einem Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlern, die zu kollektiver Gewalt forschen. Stattdessen locke der Dschihadismus mit apokalyptischem Heilsversprechen. Er imaginiere eine Welt wie bei Herr der Ringe. Wir gegen die, nur eine Gruppe kann überleben. Indem er das Kollektiv über das Individuum stelle, sei er dem rechtsextremen Terror ähnlich, sagt Winter. Viele Mitglieder der RAF stammten aus der Mitte der Gesellschaft. Sie entwuchsen der Studentenbewegung. Sie und ihre Taten sind zu einem Kapitel der Zeitgeschichte geworden. Später wurde die RAF in der Popkultur romantisiert. Bader als Dandy des Bösen, wie das Kurzbuch sagte, der Prada Meinhof, Schriftzug auf hippen T-Shirts eines Hamburger Labels, eine Punkband, die einst die RAF als geilen Haufen bejubelte. Zu den runden Jahrestagen des deutschen Herbstes sind routiniert Bücher und historische Serien erschienen. Diesmal ist es anders. Der Terror aus der Vergangenheit lässt sich nicht mehr nur aus akademischer und kulturhistorischer Distanz betrachten, wenn der Terror der Gegenwart fast jeden Tag seine tödlichen Schneisen schlägt. Zwangsläufig stellt sich die Frage, was eine Gesellschaft aus den Gewaltexzessen der Vergangenheit lernen kann. Was verbindet den Terror von einst mit dem von heute? Was bringt Menschen dazu, den zivilisatorischen Konsens über die Grundwerte zu verlassen? Was treibt sie an, andere zu töten, damals wie heute? Trotz nötiger Differenzierung, es gibt Gemeinsamkeiten. Es gibt einen Bogen, der sich von den Anarchisten und Nihilisten des 19. Jahrhunderts über die RAF, über 9/11, über den Rechtsterror des nationalsozialistischen Untergrunds NSU bis zu Anis Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz und weiter bis nach Barcelona spannt. Terrorismus ist keine Ideologie, sondern eine Strategie des Aufstands, schrieb schon vor über 40 Jahren der Historiker Walter Laqueur in seinem Standardwerk Terrorismus. Daran hat sich fast nichts geändert. Höchstens, dass das Gefühl der Demütigung bei heutigen Terroristen ausgeprägter scheint als noch vor 40 Jahren. Terror entstehe aus dem Empfinden von Ohnmacht, sagt der Bremer Jurist und Psychoanalytiker Lorenz Böllinger. Er ende häufig in Allmachtsfantasien, nicht selten im Tod. Böllinger gehörte zu einer Gruppe von Wissenschaftlern, die Ende der 70er Jahre im Auftrag der sozialliberalen Bundesregierung das Phänomen RAF ergründen sollten. Heraus kam 1982 eine bemerkenswerte Studie in 5 Bänden mit dem Titel »Analysen zum Terrorismus«. Ihre Aussagen missfielen dem damaligen Innenminister der CSU, weshalb ein Teil der Studie zunächst in der Schublade verschwand. Ihre Ergebnisse, sagt Böllinger, seien aber auch heute noch relevant. Der spanische Autor Juan Moreno schreibt diese Woche im Spiegel zum Thema Terroranschläge in Barcelona einen längeren Artikel, warum Barcelona sich durch den Anschlag nicht verändern wird. Ich zitiere aus seinem Artikel. Als vergangene Woche ein Lieferwagen in die Menschenmenge auf den Ramblas raste und 13 Unschuldige tötete, dachte ich zuallererst an die anderen Katalanen in meiner Familie. Ich war mir ziemlich sicher, dass niemand von ihnen unter den Opfern sein würde. Jeder, der in Barcelona lebt, meidet die Ramblas, zumal im August. In den Nachrichten war von einem Anschlag auf die Prachtstraße Barcelonas die Rede. Das sind die Ramblas schon lange nicht mehr. Früher holten sich die Anwohner hier ihre Zeitung, kauften Blumen. Wer Geld hatte, ging auf den Ramblas ins Theater. Ramblejar, Ramblejar, so viel wie herumstreunen, nannten das einige. Das ist vorbei. Meine Cousine, die erste Ärztin in unserer Familie, schrieb mir, dass es ihnen allen gut gehe. Sie seien traurig, aber wohlauf. Irgendwie habe man damit gerechnet. Die Stadt sei fällig gewesen, sagte sie. Es war ihre erste Woche in der Notaufnahme eines Krankenhauses im Norden Barcelonas. Die Verletzten des Anschlags wurden über die ganze Stadt verteilt. Einige von ihnen betreute meine Cousine. Eine Britin habe die ganze Zeit geweint und immer nur »Why« geschrien. Sie hatte nur Prellungen und Verstauchungen, die sie sich beim Wegrennen zugezogen hatte. Andere hätten fast gar nicht gesprochen und nur gebeten, dass man ihnen keinen Fernseher ins Zimmer stelle, als könne man so den Terror verbannen. »Es gibt nichts Leichteres«, schreibt Herr Moreno, »als sich in diese großartige Stadt zu verlieben. Barcelona ist wunderschön, offen, liberal, gelassen und modern. Wer einige Zeit hier lebt und keine neuen Freunde findet, der braucht professionelle Hilfe. Das Meer, das Essen, die Bars, das Wetter, die Kultur, die Gelassenheit, die Freude und die Würde, mit der hier dem Leben begegnet wird. Wer in Barcelona unglücklich ist, ist es vermutlich überall. Ich glaube nicht, dass die Stadt eine andere werden wird nach den Anschlägen. Von Terrorismus verstehen Spanier leider etwas. Vor 30 Jahren jagten baskische ETA-Terroristen hier einen Ford Sierra vor einem Einkaufszentrum in die Luft. 21 Menschen starben, 45 wurden verletzt. Einen Tag nach dem Anschlag der vergangenen Woche waren die Ramblas wieder belebt. El País und andere titelten, wir haben keine Angst. Nicht islamistischer Terror wird die Stadt verändern, sondern der ewige Streit um die Unabhängigkeit, der Wunsch, sich als Region von Spanien zu lösen. Das war immer ein großes Thema in Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens, aber noch nie wurde die Diskussion so verbissen, so wütend, so hasserfüllt geführt. Man kann in dieser Stadt nicht über Politik, über Wirtschaft, über Kultur, Theater, Erziehung, man kann nicht einmal über Fußball reden, ohne dass es am Ende darum geht, bist du für oder gegen die Unabhängigkeit? Für oder gegen das Referendum, das Anfang Oktober stattfinden soll? Freunde, Familien, Liebespaare sind an dieser Frage zerbrochen. Und es ist immer noch unvorstellbar, dass die spanische Nationalmannschaft im Barcelona Fußballstadion Camp Nou spielt. 20 Stunden dauerte es, bis die Regierungschefs von Katalonien und Spanien nach dem Anschlag sichtlich widerwillig zusammentrafen, um eine gemeinsame Vorgehensweise zu koordinieren. Die Tatsache, dass der spanische König nach dem Anschlag gemeinsam mit dem spanischen und dem katalanischen Ministerpräsidenten den Trauerzug für die Opfer anführte, war ein Politikum, das ganze Morgensendungen füllte. Auch diesmal, trotz des Terrors, trotz aller Trauer, geschah, was immer geschieht in Spanien. Die Hauptstadtpresse in Madrid warf der katalanischen Polizei Ermittlungspannen vor, katalanische Zeitungen verteidigten die Behörde. Politiker unterschieden zwischen spanischen und katalanischen Opfern. Am Ende gaben Angehörige einer katalanischen Regierungspartei dem spanischen König eine Mitschuld an den Anschlägen. Dieser Streit, diese Spannung liegt über der Stadt, viel spürbarer als noch vor 3-4 Jahren. Dabei steht überhaupt nicht fest, ob sich die Mehrheit der Bürger wirklich von Spanien lossagen will. Vermutlich ist das Gegenteil wahrscheinlich. Ich glaube, dass viele nicht mehr wissen, was sie wollen, dass sie den Lärm nicht mehr ertragen, die ewig gleichen Vorwürfe, dieses Geschreie in Fernsehen und Radio, die Hassprediger in den Redaktionsstuben. Wer die Hoffnung hatte, der Terror könne zur Folge haben, dass diese Auseinandersetzung leiser, besonnener geführt werde, wurde enttäuscht. Der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens hat die Stadt verändert. Nicht diese barbarischen Mörder, die im Namen Allahs Unschuldige totfahren. Vor solchen Verbrechern hat Barcelona keine Angst. Ni lyssnar på Niemandsland. Ett radioprogram på tyska. 91,4 FM kontrabanda. En fri röst i en värld med lite frihet. Sprichst du vom selben Glück? Du sehnst dich weit zurück und du schaust mich an. Deine Güte, deine stille Herzlichkeit. Du kämpfst mit deiner Zeit. Du lächelst Schicksal an, lehnst dich sehr nah heran, ohne Not und Wehr. Dein Zauber rückt, nimmt alte Schatten fort, und du behältst dein Wort. Bevor das Morgenlicht dich entführt, dieser Augenblick bricht, unterschreib mit weißer Tinte das Kleingedruckte übersehen. Du darfst nicht gehen. Du sprichst, wenn du nichts sagst, wenn du dich vertagst und dein Weg scheint weit. Läufst schweigend in Vergangenheiten weg, nach deinem Sinn und Zweck. Bevor das Morgenlicht dich entführt, dieser Augenblick bricht, unterschreib mit weißer Tinte das Kleingedruckte übersehen. Du darfst nicht gehen. Du zinkst, was war, in kunstvoller Manier. Deine Gegner sind verweht und zerstreut. Sorgsam begibst du dich auf deine Seelenpirsch. Hier zählt deine Wirklichkeit, hier zählt keine Wirklichkeit. Du sprichst vom selben Glück, sehnst dich nach mir zurück und du schaust mich an. Ich schließ die Augen, um mit dir zu sehen, um dich zu denken, zu verstehen. Bevor das Morgenlicht dich entführt, dieser Augenblick bricht, lass uns deinen Tanz tanzen, lass uns deinen Pfad gehen. Zweit und versöhnt. Unterschreib mit weißer Tinte für den Hauch von Ewigkeit, für deine Ewigkeit. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 43. Teil. Der fallende Miliziano im weißen Hemd. Robert Capa und Gerda Tajo. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. September 1936, die Front bei Córdoba.

Mundo Poco Libre, 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Unsere heutige Filmvorstellung soll auch zugleich eine Romanvorstellung sein. Der Film heißt Jugend ohne Gott. Nach dem gleichnamigen Antikriegsroman Jugend ohne Gott von Ödön von Horvath. Hast du Angst? Wovon? Zum Beispiel, dass er rund um die Uhr überwacht wird mit einem Peilsender in der Hand. Willkommen in der wenig schönen neuen Welt, in der junge Menschen verbissen um Plätze an Elite-Universitäten kämpfen. Nur Zach denkt anders und träumt von Freiheit. Offizieller Untertitel ist Jugend ohne Gott, ein Film über die Liebe. Regisseur ist Alain Gesponer. Der Film dauert 1 Stunde 54 Minuten und erschien am vorgestrigen Donnerstag in den Kinos in Deutschland. In den Rollen Alicia von Rittberg als Nadej, Emilia Schüle als Eva, Anna-Maria Mühe als Lorraine, Janis Niewöhner als Zach und viele, viele andere mehr, unter anderem übrigens auch Frau Iris Berben als Direktorin. Ein paar Worte zur Handlung des Films, danach werden wir etwas zur Handlung des Romans sagen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich eine Welt, in der alle Menschen gleich sind. Eine Welt ohne Sektoren. Es gibt keine Missgunst und keinen Neid. Niemand muss kämpfen. Nicht um sein Leben, nicht um Besitz, nicht um Gerechtigkeit. Aber wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich die Welt, wie sie ist. Das kommt raus, wenn Elite-Menschen um begehrte Uniplätze kämpfen. Allein Gesponers Film Jugend ohne Gott verlegt Ödön von Horvaths Roman in eine ferne, kalte Zukunft. In der Kritik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es hierzu: Jugend ohne Gott hat seine gleichnamige Romanvorlage von Ödön von Horvath, 1937 erschienen, ziemlich frei interpretiert. Das noch nicht ganz angeschlossene, aber schon reichlich faschistoide Österreich, das sich auf den Krieg vorbereitet und deshalb seine jungen Menschen drillt und zu seelenlosen Erfüllungsgehilfen einer Staatsideologie formt, verlegt Regisseur Alain Gesponer schlauerweise in eine ebenso unfreie Zukunft. Und das ist eine Dystopie, in der alle nur eins wollen, drin bleiben, oben bleiben. Einen Weg zurück aus den äußeren schmuddeligen Staatssektoren, wo die Billiglöhner in Verschlägen hausen, wie man sie etwa von Arbeitern in Hongkong aus echtweltlichen Zusammenhängen kennt, gibt es kaum. Drin und oben lebt es sich sauber und komfortabel. Die Busse karren einem günstige, billige Putzkräfte aus unguten Gegenden heran, doch die Angst vor dem Abstieg ist stets präsent. Ständig werden welche nach unten durchgereicht, die aus irgendeinem Grund nicht genügen. Solche wie Vadim eben. Schicksale wie das seine stehen jedem vor Augen. Deshalb ist es besser mitzumachen und mitzumarschieren. Im Namen des gesamten Coaching-Teams heiße ich euch im Camp willkommen. Die picken sich nur die Leute raus, die in ihr System passen. Nur die Besten von euch werden einen Platz an einer der 5 weltweiten Robert-Universitäten ergattern. Deine Zeit heute Morgen auf dem Laufband war ein neuer persönlicher Rekord. Weiter so. Jugend ohne Gott von Ödön von Horvath. Dieser Roman erschien 1937 in einem Amsterdamer Exilverlag. Die Hauptfigur ist ein junger Geschichtslehrer, der als namenloser Ich-Erzähler seinen Alltag im Dritten Reich schildert. Obwohl er gegen die Nationalsozialisten ist, verhält er sich aus Angst systemkonform. Erst als in seiner Klasse ein Mord geschieht, zwingt ihn sein Gewissen zur Stellungnahme. An seinem 34. Geburtstag korrigiert ein Geschichtslehrer Schüleraufsätze. Schaudernd liest er die rassistischen Ausführungen seiner Schüler zum Thema Kolonien, lässt jedoch selbst die übelsten Textstellen unkommentiert. Da er seine Eltern finanziell unterstützt, will er seinen Beamtenstatus nicht gefährden. Bei der Rückgabe der Arbeiten erlaubt er sich die Bemerkung, dass auch Neger Menschen seien. Die Schüler verlangen daraufhin einen anderen Lehrer. Der Direktor ist auf der Seite des Lehrers und weist die Jungen in ihre Schranken. Die Schüler hassen nun ihren Lehrer. Auch er beginnt, Gegner in ihnen zu sehen. Innerlich verzweifelt über ihre Verrohung, wagt er nicht, ihnen offen die Stirn zu bieten. Stattdessen flüchtet er sich in Kneipenbesuche mit einem suspendierten Altphilologen, genannt Julius Caesar, und Liebesabenteuer mit einer Fremden. Bei der Beerdigung eines Jungen aus seiner Klasse schockiert den Lehrer die Kälte und Gefühllosigkeit der Schüler N und T. In den Osterferien fährt die Klasse aufs Land in ein paramilitärisch organisiertes Zeltlager. Während seine Schüler begeistert exerzieren, diskutiert der Lehrer, der nicht mehr an Gott glaubt, mit dem Dorfpfarrer über Kirche und Politik. Der Geistliche schärft ihm ein, die Jungen von den Mädchen fernzuhalten, die unweit vom Lager untergebracht sind. Als der Futterapparat eines Schülers gestohlen wird, beginnt der Lehrer Nachtwachen zu halten. Dabei beobachtet er, wie Schüler Z von einem Fremden einen Brief entgegennimmt. Heimlich liest er den Brief sowie das Tagebuch des Jungen. Z schreibt darin, dass jeder, der das Buch anrühre, sterben müsse. Der Lehrer hält dies für ein kindliches Pathos. Er erfährt, dass auch Z sich mit einem Mädchen namens Eva trifft, der Anführerin einer Diebesbande, unternimmt jedoch nichts. Z merkt, dass in seinem Tagebuch gelesen wurde und verdächtigt seinen Zeltnachbarn N. Die beiden werden daraufhin getrennt. Der Lehrer verschiebt es immer wieder, Z die Wahrheit zu sagen. Dabei kommt es ihm vor, als beobachte ihn Schüler Z und kenne sein Geheimnis. Eines Nachts entdeckt der Lehrer Eva und Z im Gebüsch und will die beiden zur Rede stellen. Er schafft es nicht und tastet sich unverrichteter Dinge zurück durch das Dunkel. Dabei meint er, ein Gesicht zu fassen. Wir werden jeden von euch einen Sender unter die Haut injizieren. So können wir euch jederzeit im Gelände lokalisieren. Im Wald sind Kriminelle gesehen worden. Das sind Illegale. Menschen, die den ihnen zugewiesenen Bereich verlassen haben. Sie verstoßen damit gegen das Gesetz. Ich habe euch gesehen. Der Kontakt mit ihnen ist verboten. Kein Wort. Zu niemandem. Du alleine kämpfst gegen uns alle. Mein Junge, glaubt man, dass man die Welt verändern muss. Komm, irgendwohin, wo man nicht perfekt sein muss. Wo soll das sein? Müssen wir suchen. Kennst du das Mädchen? Du bist eine Illegale. Eva! Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt, wie sie ist. Jede Schwäche wird gnadenlos bestraft. Sehe ich die Welt, wie sie ist. Ich bin die Elite, die diese Gesellschaft führt. Sehe ich die Welt, wie sie ist. Ich will zu dir. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt, wie sie ist. Nein! Verlogen und kalt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man sich schuldig fühlt? Macht dir das zu einem besseren Menschen? Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich sage Tschüss, Agur, Adeo, Adios. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns heute wieder 2 Stunden zuzuhören. Niemandsland meldet sich wieder im Podcast, so etwa ab Montag, unter www.niemandsland.kontrabanda.org und natürlich nächste Woche wieder live hier im Studio auf 91.4 FM Kontrabanda. Tschüss! Liebe Hörer, lassen Sie mich über das Glück und das, was das Wort mir bedeutet, ein paar Worte sagen.